Am Vormittag hat die Deutsche Filmakademie entschieden, wen sie in diesem Jahr für den Deutschen Filmpreis nominieren möchte. Diese Lolas sind die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Film. Gewinner wie Das Weiße Band, Das Leben der Anderen oder im letzten Jahr Die andere Heimat von Edgar Reitz zeigen. Hier soll eben auch anspruchsvolles Kino gefördert werden. Ja, mit Förderung sprichst du den wichtigsten Punkt an. Mit insgesamt fast 3 Millionen Euro Preisgeld ist der Deutsche Filmpreis die am höchsten dotierte Kulturauszeichnung hierzulande. Die Lolas sind sozusagen das Herzstück der deutschen Filmförderung. Und wer sich in diesem Jahr Hoffnung machen darf, das verrät uns jetzt unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Guten Tag. Hallo. Die wichtigste Kategorie ist der beste Spielfilm. Sind Sie denn einverstanden mit der Entscheidung der Jury? Naja, es geht so. Also es sollte ja so sein, dass die Nominierungen so eine Bandbreite eigentlich widerspiegeln. Also vom Kommerzkino bis zum Kunstkino sollte ja alles da sein. Und wenn man so jetzt mal schaut, könnte man erstmal auf den ersten Blick sagen, ist ja von allem was dabei. Also wir haben den Hacker-Thriller Who I Am. Wir haben ein Kammerspiel über Globalisierung. Zeit der Kannibalen spielt wirklich nur in einem Hotelzimmer. 3 Personen. Dann haben wir eben den Film Labyrinth des Schweigens, der ja auch auf vielen Festivals lief, wo es um einen jungen Staatsanwalt geht, der in den 50er Jahren eben noch Nazi-Verbrecher sucht und eben auf Verdrängung trifft. Ist ein wichtiges Thema, aber diese 3 Filme, die ich jetzt genannt habe, die revolutionieren wirklich nicht das Kino. Und der einzige Film, wo ich richtig sage, wow, schön, dass der dabei ist, ist Victoria von Sebastian Schipper. Der lief ja auf der Berlinale und der spielt ja während einer Nacht in Berlin, ist in nur einer Einstellung gedreht. Und ich glaube, das ist einfach ein Film, der erzählt so viel aus Deutschland, aus Berlin, die jungen Menschen, die hier jedes Wochenende herkommen, was denen passiert. Und dann gibt es auch eine spannende Krimi-Handlung. Also da habe ich mich dann wenigstens einmal gefreut. Jetzt haben Sie schon gesagt, was so Ihre Lieblingsnominierung ist. Sie haben auch gesagt, so richtig Revolutionen, da waren wieder nicht dabei. Liegt das daran, dass es die nicht gab oder dass die Jury sie nicht ausgewählt hat? Ich würde sagen, es gibt sie schon, weil wenn man an die Ränder geht, gibt es schon richtig spannende Regiedebüts wie das Zimmermädchen Lynn, der kommt auch bald in die Kinos. Das ist ein ganz extremer Film über eine junge Frau, die ein bisschen neurotisch gestört ist, die in Hotelzimmern arbeitet und da so sexuelle Perversionen entwickelt. Das ist ein Film, der lief auf vielen Festivals. Ich finde, das ist eine Handschrift, die gehört einfach gewürdigt. Und wenn ich dann sehe, dass so ein schöner Film wie Die geliebten Schwestern von Dominik Graf nur für beste Regie nominiert ist, da frage ich mich wirklich, was ist da denn los? Ich meine, das ist ein Kostümfilm, wir kennen die Geschichte, Schiller zwischen 2 Frauen. Da vergisst man irgendwann die Kostüme. Es geht wirklich um die Gegenwärtigkeit der Gefühle. Das ist so ein frischer, neuer Film, der auch erfolgreich auf der Berlinale lief. Und da frage ich mich, warum wird denn sowas nicht einfach gewürdigt? Warum immer nur dieses ewige Mittelmaß? Sie haben gesagt, für Sie gehört die Bandbreite dazu. Wie sieht es denn mit Blockbustern aus? Mir fällt sofort Honig im Kopf ein von Til Schweiger. Ist denn so ein Film nominiert? Nee, ist nicht nominiert. Und ich frage mich auch, warum. Das ist dann immer der Publikumspreis oder sonst was. Und ich finde eben, es ist ja ein Kulturpreis. Und ein Kulturpreis muss eben auch gewürdigt werden, wenn man einfach Erfolge hat, kommerzielle Erfolge. Und dazu gehört eben Til Schweiger. Ich weiß gar nicht, warum man sich da immer so schämt, das auch mit reinzutun. Und ich finde überhaupt, insgesamt gibt es in der deutschen Filmbranche so die Tendenz, so eine Trennung zwischen Kunst und Kommerz zu machen. Dabei kann doch Kunst und Kommerz auch aufeinandertreffen. Und das sind, glaube ich, genau die Filme, die Deutschland dann eigentlich so fehlen. So sexy, coole Genrefilme, die trotzdem was über Deutschland erzählen. Also eigentlich im Grunde das, was Dominik Graf immer fürs deutsche Fernsehen macht. Das würde ich gerne auf der Leinwand sehen. Zum Beispiel beim Tatort, da macht er ja ganz großartige Tatorte. Cannes beginnt nächste Woche, da ist wieder kein deutscher Film dabei. Ist das ein bisschen die Quittung der Filmförderung in Deutschland? Ja, ich würde sagen, es gibt einmal so eine Überforderung, also dass alle sich so eingerichtet haben, sich auch nichts Neues trauen. Und dann gibt es aber auch wieder, wenn jemand Erfolg hat, wie Christian Petzold mit Phoenix, der in Toronto lief, der dort von allen Kritikern als bester Film ausgezeichnet wurde, der ist nur in einer Nominierung zu finden, Nina Hoss. Dabei versucht ja Christian Petzold, auch wenn man Schwierigkeiten mit dem Film hat, aber er versucht immerhin was Neues. Er erzählt eben aus der Perspektive einer jüdischen Überlebenden, die nach Deutschland zurückkehrt. Das ist eine Perspektive, die es bis jetzt gar nicht so viel im deutschen Kino gab. Und sowas muss man auch eben auszeichnen, eben auch den internationalen Erfolg, den der Film hatte. Der läuft in Frankreich gerade mit 300.000 Zuschauern. Also das muss man doch auch würdigen. Also ich finde dieses ganze Wahlverfahren, dass die Mitglieder da ihre eigenen Filme wählen, sowieso fragwürdig. Also man Also, da gibt es eben nur diese Mittelklasse und man einigt sich eben so aufs Mittelmaß. Nach den Blockbustern habe ich gerade gefragt, jetzt frage ich mal nach dem anderen Extrem, nach den Dokumentarfilmen. Wie sieht es denn da bei den Nominierungen aus? Ja, da ist ja dann ganz schön, dass wir einen Oscar-Gewinner dabei haben, Citizen 4, den Film über Edward Snowden, der ist dabei. Dann aber auch Nowitzki, der große Wurf, das ist ein ganz konventioneller Film über den Basketballspieler. Also da denke ich, da will man dann hier am internationalen Glamour beihaben, weil es da auch eben ein bisschen deutsches Fördergeld für diesen Film Citizen 4 gab. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich so ein bisschen an diese Cloud-Atlas-Nummer vor 2 Jahren. Das ist dann auch kein deutscher Film. Gut, er wurde in Babelsberg produziert. Dann gab es ganz viele Preise dafür. Aber das ist auch so ein bisschen Mogelpackung, oder? Ja, es waren ja auch alles damals nur die Technikpreise, ja, genau. Oder? Weil ja, mit viel Geld kann man schöne Technik machen. Aber es heißt noch lange nicht, dass man einen guten, erfolgreichen Film macht. Jetzt haben wir ja ganz schön viel geschimpft über diese Nominierungen. Sie beobachten das ja schon seit Jahren. Was glauben Sie denn, wer ist der absolute Favorit? Wer das kann abräumen? Wird Victoria von Sebastian Schipper sein. Ich meine, die Leute sind ja auf der Berlinale, ich muss es so sagen, schon abgegangen. Und ich glaube, das wird jetzt dann auch wieder so sein im Juni, wenn der Filmpreis vergeben wird. Anke Lewicke über die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2015. Wer den am Ende dann bekommt, wer übrig bleibt, wer wirklich eine Lola in den Händen halten darf, das erfahren wir in etwas mehr als einem Monat, nämlich am 19. Juni, dann findet die Preisverleihung statt. Vielen Dank. Tschüss. Und hier kommt ein musikalisches Geständnis. Missing, das war der größte Hit des britischen Duos Everything But The Girl. Und wir hören jetzt I Must Confess.